Okay, als ich gefragt wurde, hier zu predigen, habe ich mir das erstmal überlegen müssen, weil, aus verschiedenen Gründen, ich mache das voll gerne, ich freue mich, dass ich hier sein kann und predigen kann. Und was mich ermutigt hat bei der Entscheidung, war eigentlich so, vor 2 Wochen ungefähr war dieser Reformationstag, ihr wisst schon, Luther und so, und da gibt es eine Szene, die mir da wieder eingefallen ist, und zwar ist die Situation, wo Staupitz, also dieser Mönch, dieser geistliche Vater von Luther, wo der zu ihm geht und sagt so, hey, wir haben jetzt beschlossen, du gehst nach Wittenberg und wirst dort Theologie lernen und dort predigen. Und Luther so völlig schockiert, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es vor Augen, da hat er so, ja, seine ganzen Krisen mit Gott und seine Selbstzweifel und Zweifel an Gottes Gnade und so. Und er meint so, ja, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und Staupitz sagt dann zu ihm einen Satz, den ich sehr geil fand. Er sagt, wir predigen am besten das, was wir am meisten lernen müssen. Genau, und dann habe ich gedacht, cool, dann kann ich hier auch predigen. Also, nee, das ist mir wichtig, einfach für euch, wenn ich jetzt was erzähle, dass ich das nicht als jemand erzähle, der da irgendwie Profi ist oder der da weiter ist als ihr oder so, das glaube ich nicht. Sondern, dass ich auch jemand bin, der halt auf dem Weg ist, der, ja, der versucht, ja, Gott nachzufolgen, jünger zu sein und, ja, so wie es halt geht, mit allen Höhen und Tiefen und so. Genau. Und das Thema von diesem Wochenende wurde mir gesagt, ist Jüngerschaft. Also es geht darum, Nachfolge, Jesus nachfolgen, wie sieht es aus? Und obwohl das eigentlich so ein Begriff ist, der ziemlich vertraut ist uns und ja, den wir ständig hören eigentlich, fand ich trotzdem schwierig, den zu greifen irgendwie. Also es wirklich klar zu formulieren. Ich habe einfach mal gedacht, so ja, Jüngerschaft heißt Jesus nachfolgen. Das ist relativ simpel. Und wichtig waren mir dabei 3 Sachen. Das erste war, Jüngerschaft heißt Jesus zu kennen, ihn persönlich zu kennen. Das zweite, Jüngerschaft heißt Gottes Willen zu tun. Und als drittes, Jüngerschaft heißt unterwegs zu sein. Und ich werde zu jedem von den Sachen ein bisschen was sagen. Das meiste zu dem, ja, einfach Jesus zu kennen, weil das auch am wichtigsten ist gerade. Und ja, das ist eigentlich so die Grundlage von allem, die Basis. Und es war so, als Jesus seine Jünger gesammelt hat und gesagt hat, so folgt mir nach, dann war das so der Anfang von einem gemeinsamen Weg. Das war so der Startschuss mehr oder weniger. Und das allererste, was dann passiert ist, die haben einfach Zeit zusammen verbracht. Die haben sich kennengelernt, also die Jünger, ja, das waren ja, die hatten Jesus zum Teil nie vorher gesehen, vielleicht was von ihm gehört, aber sie haben sich trotzdem darauf eingelassen und mussten ihn erstmal so richtig kennenlernen, haben ihn wahrscheinlich beobachtet, ihm genau zugehört und sind auch trotzdem das Wagnis eingegangen, mit ihm zu gehen. Und ja, das ist so dieses Erste. Und da denke ich, da geht es auch erstmal nur um Jesus und dich, um euch beide und sonst gar nichts. Irgendwie große Aufgaben, Pläne und Aktionen und keine Ahnung was, das kann alles noch kommen und das entsteht dann irgendwie, aber das ist so wirklich die Basis. Ohne das geht es nicht. Und ja, alles was wir mal machen irgendwie, das hängt eigentlich von dem ab, wie wir Jesus vertrauen. Und ganz wichtig ist mir dabei, das auch so abzugrenzen, also was über Gott zu wissen oder irgendwie theologische Bücher auswendig zu lernen oder vielleicht auch die Bibel auswendig zu können, das heißt nicht automatisch Gott auch zu kennen. Das ist ein ziemlich krasser Unterschied, finde ich. Kleine Geschichte dazu. Als ich Teenie war auf der Schule, da gab es mal ein Mädel, die stand irgendwie auf mich und die hat dann eine Freundin auf mich eingesetzt, um mich auszuspionieren. Die hat mich dann beobachtet und keine Ahnung, ich wusste das natürlich nicht, das kam dann später raus. Und ja, die hat irgendwie ganz viele Sachen einfach festgehalten und irgendwie erzählt und keine Ahnung, jetzt halt das gemacht, keine Ahnung. Und es ging so weit, dass ich am Schluss wusste, welche Zahnpasta ich benutze. Und ja, das war eigentlich schon eine Leistung, weil ich hätte selber nicht mal sagen können, dass ich für eine Zahnpasta benutze. Und ja, also das ist eigentlich so der Punkt, sie wusste viel über mich, hat viel irgendwie Wissen angesammelt, aber sie hat mich trotzdem gar nicht gekannt, also war mir völlig fremd eigentlich. Sie wusste nicht, was mein Herz ist, was mich interessiert, wie ich drauf bin, und wir hatten völlig andere Interessen und alles Mögliche, also ja, einfach dieses Kennen ist nicht automatisch Wissen. Ich habe einen coolen Satz gefunden von Oswald Chandler, der schreibt dazu: Es ist sehr wohl möglich, dass wir alles wissen, was Jesus lehrte, und ihn selbst doch nicht kennen. Wenn unser Wissen über seine Lehre mehr bedeutet als unsere nahe Verbundenheit mit ihm, dann ist unsere Seele in Gefahr. Ja, und ich fand es nicht treffend, einfach den Satz. Also Gott persönlich zu kennen, ist das Eigentliche, und was zu wissen ist, ja, passiert so nebenher, aber das ist nicht das, worum es geht. Und ja, auch zur Zeit Jesu gab es, glaube ich, echt Leute, die ihn studiert haben, die versucht haben, seine Theologie zu durchschauen, die versucht haben, ihn in Fangfragen zu verwickeln und seinen schwachen Punkt zu finden, mit ihm zu streiten. Aber ja, richtig gekannt haben ihn eigentlich nur seine 12 Jünger. Einfach aus dem Grund, weil sie über 3 Jahre lang nicht von seiner Seite gewichen sind. Die waren irgendwie die ganze Zeit bei ihm, die wussten, wie er schläft, wie er wie er kocht, wie er schnarcht, wie er drauf ist, wenn es ihm gut geht, wenn es ihm schlecht geht und so weiter. Die wussten so die ganze Bandbreite und hatten es einfach vor Augen, wie Jesus war. Und diese enge Vertrautheit mit ihm, die hat sich später dazu befähigt, in Jerusalem halt die Gemeinde zu leiten. Und es war jetzt keine krass ausgebildeten Männer oder so. Es gab mit Sicherheit Leute, denke ich mal, die mehr drauf gehabt hätten, also rein businessmäßig oder von ihrem Status, von ihren Fähigkeiten, die das vielleicht organisatorisch alles besser hätten machen können. Aber die Jünger hatten eben den einen entscheidenden Vorteil, dass sie Jesus ganz genau kannten. Sie haben gesehen, was er tut. Und dieses Sehen, das ist so, ja, das ist ganz entscheidend, das ist ganz wichtig. Durch dieses Sehen konnten sie seine Werke fortführen, konnten sie seinen Auftrag weitermachen. Und Jesus selber sagt an einer Stelle mal, verrät er uns quasi so, wie es möglich ist, dass er alles schafft, all diese Werke vollbringt, die er tut. Und das möchte ich euch kurz vorlesen aus Johannes 5,19. Genau, die Vollmacht des Sohnes heißt der Abschnitt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das heißt, Jesus selber hat das gemacht, was er beobachtet hat an seinem Vater. Er wusste, was sein Vater tun will, indem er mit ihm vertraut war, indem er mit ihm Zeit verbracht hat, indem er sich immer wieder zurückgezogen hat, auch in die Stille, und mit ihm gelabert hat und ja, einfach nahe bei ihm war. Und das ist ja was auch für uns einfach ganz entscheidend ist. Genauso wie Jesus nur das machen konnte, weil er auf seinen Vater geschaut hat, genauso können wir nur das machen, seine Werke tun, wenn wir eben auf Jesus schauen. Also das gleiche Prinzip einfach. Und Jesus selber hat sich echt immer die Zeiten genommen, gerade auch dann, wenn irgendwie viel los war, also nachdem er diese 5000 Leute gefüttert hat, ist er irgendwie dann abgezischt auf den Berg und die Leute haben ihn gesucht und so, aber das war irgendwie wichtiger. Oder vor ganz entscheidenden Ereignissen, bevor er gefangen genommen worden ist, hat er sich Zeit genommen, allein mit seinem Vater, einfach in diese Vertrautheit, in die Geborgenheit, um ja, einfach ja, mit ihm zusammen zu sein, ihn zu kennen. Und ja, genau, wir müssen einfach zu Jesus aufschauen, um seinen Willen tun zu können. Und das ist jetzt auch so der zweite Punkt. Jüngerschaft heißt, Gottes Willen zu tun. Genau, und wenn ich jetzt diese drei Punkte habe, ist mir auch wichtig, dazu zu sagen, dass es nicht irgendwie um eine Reihenfolge geht oder so, sondern es sind Sachen, die uns unser ganzes Leben lang begleiten. Also es ist nicht so, dass wir irgendwann sagen, so, okay, jetzt kenne ich Jesus, jetzt kann ich auch die ganzen Sachen machen und muss nicht mehr mit ihm reden oder so, also das ist Schwachsinn, sondern das gehört immer zusammen. Und ja, eben aus dem entspringt es auch so, indem wir auf Gott hören, können wir einfach seine Sachen tun. Das Hören und das Handeln, das gehört zusammen, Beten und Tun, das ist eine Einheit. Das ist so krass, dass sogar im Hebräischen das Wort für Hören, das bedeutet gleichzeitig auch Gehorchen. Also es ist ein und dasselbe eigentlich. Das kann man eigentlich gar nicht ernsthaft trennen. Das ist was Künstliches. Ja, und ja, wenn wir eben fragen, so, was Gott von uns will, dann müssen wir auch die Bereitschaft mitbringen, einfach das zu tun, was er uns sagt. Ja, das kann irgendwie nicht sein, dass wir denken, so, ja, ich habe jetzt auch gerade keine Ideen mehr, was ich mache. Ich frage nach Gott und der macht mir ein paar Vorschläge. Und wenn wir die in meinen Kram passen, dann mache ich das oder entscheide dann, ob es mir gefällt oder nicht. Sondern ja, einfach diese Bereitschaft, diese Gehorsam, das mitzubringen, ist eigentlich, denke ich, auch eine Voraussetzung dafür, dass Gott überhaupt spricht. Aber, und das ist das Coole dran, das basiert nicht auf Druck, auf Zwang oder sowas, sondern es entspringt aus dem Vertrauen, was wir zu Gott haben, weil wir ihn kennen. Deswegen ist es so wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das nicht trennen. Und ja, ich kann einfach so weit Gott nachfolge, wie ich ihm vertraue. Und das könnte sein, vielleicht sind es manchmal nur kleine Sachen, weil ich irgendwie wenig Vertrauen habe. Aber es kann einfach auch so weit gehen, dass ich das Vertrauen habe. Und wenn Jesus dann sagt, steige aus dem Boot und lauf auf dem Wasser, dann mache ich das. Jesus hat am Ende gesagt, nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das heißt also quasi, wir haben so den gleichen Auftrag, den Jesus hatte. Und ja, das Ziel ist eigentlich so bei Jüngerschaft, es steht auch in der Bibel, dass wir immer mehr verwandelt werden sollen in das Bild Jesu, also dass wir immer mehr ihm ähnlich werden. Das ist das, wo Gott uns eigentlich hinhaben möchte irgendwann. Aber da ist auch wieder wichtig zu sehen einfach, dass ich glaube, das kann bei jedem ganz anders aussehen. Also ja, ein Jesus-mäßiger Ronald sieht eben nicht so aus wie ein Jesus-mäßiger Björn oder keine Ahnung. Also wisst ihr, was ich meine? So dieses Jesus-ähnlich werden, das geht einfach in dem, wie ihr seid, wie ihr schon seid, wie es Gott in euch angelegt hat. Ich glaube, ich kann es behaupten, dass Adam und Eva, da steht in der Bibel ganz klar, die sind geschaffen worden zum Ebenbild Gottes. Und trotzdem waren die eindeutig unterschiedlich. Also logisch. Sonst geht es uns alle nicht. Ja, Gott will eben keine Armee von Klonkriegern, sondern er will, ja, dass jeder einfach in seiner Eigenheit, in seiner Art, wie er uns geschaffen hat, dass wir als einzigartige Söhne und Töchter ihm nachfolgen. Und das ist was Wunderschönes einfach. Auch, ja, das ist ganz unterschiedlich zu sehen. Und ich habe da mal einen netten Satz in meinem Hauskreis in Belfast gehört. Der ging so, dass, also da ging es um Berufung. Und da hieß, your calling is where your greatest happiness meets the world's deepest needs. Oder auf Deutsch, deine Berufung ist dort, wo deine tiefste Erfüllung auf die größten Nöte der Welt trifft. Und ja, ich glaube, dass es einfach Gott meistens in uns reinlegt, so, was unsere Berufung ist, was die Sachen sind, die er für uns vorbereitet hat. was der Bereich ist, wo wir Jesus ähnlich werden können. Und ja, es gibt diese Horror-Berufungsgeschichten, sage ich mal, wo Leute zu Gott sagen, ja Gott, ich mache alles für dich, außer eine Sache, außer Klo putzen oder außer in dieses Land gehen oder sonst was. Und wo Gott dann sagt, genau dort will ich dich haben. Und man, ja, ich finde es ein bisschen schwierig mit diesen Sachen. Ich glaube, dass es schon vorkommen kann, aber dass es in der Regel, ja, dass Gott in uns die Sachen anlegt, dass er uns vorbereitet, dass er auch möchte, dass wir Freude dran haben, an dem wir ihm nachfolgen. Und, aber eben auch wieder dieses Ding, so, das kommt aus dem Vertrauen. Und selbst wenn es dann eben diese eine Sache ist und Gott will dich von uns, dann können wir auch sagen, hey, du weißt es besser, okay? Und dann passt es auch, dann kriegen wir das auch hin. Also von dem her so keine falsche Furcht vor irgendwelchen komischen, ja, Berufungshorrorvorstellungen oder so. Ja, genau, Jüngerschaft heißt einfach so Gottes Willen tun. Und der dritte Punkt, ja, einfach dieses Unterwegssein. Wir sind als Jünger unterwegs, wir laufen Jesus nach. Wir sind nicht irgendwie an einer Stelle, sondern das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben lang läuft. Ja, und in der Bibel gibt es eben auch dieses Bild von dem Weg, den wir gehen. Und da will ich auch wieder kurz was vorlesen. Aus Sprüche 4. Ich lese mal auf den Kopf. Ich will dich den Weg der Weisheit führen, ich will dich auf rechte Bahn leiten, dass, wenn du gehst, dein Gang hier nicht sauer werde und wenn du läufst, du nicht strauchelst. Bleibe in der Unterweisung, lass nicht ab davon, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Genau, ich glaube, dieser volle Tag ist diese Christusähnlichkeit, die Richtung, in die wir laufen. Und ja, dieser Weg, wie gesagt, das fängt an, dem folge mir nach und dann ist wirklich so ein Schritt nach dem anderen. Wir unterschreiben nicht in dem Formular so Einwilligung, bla bla, zur Jüngerschaft und das ist ein Punkt und dann leben wir so weit wie vorher, sondern das muss Konsequenzen haben. Für die Jünger war das ziemlich krass, die haben ihr ganzes Umfeld verlassen, ihre Familie aufgegeben, ihre Jobs. Ja, waren vielleicht nicht so die tollen Jobs, aber ja, aber sie haben alles verlassen, um Jesus nachfolgen zu können. Und Jesus hat ihnen nicht gesagt, so hey, hallo, hier meine Visitenkarte, ich habe um die Ecke jetzt eine Beratungsstelle aufgemacht, immer wenn du Bock hast, komm doch vorbei, ich bin da von so und so bis so und so Uhr. Ja, sondern es war was in Bewegung. Die Jünger hätten nicht bei Jesus sein können, wenn sie nicht irgendwie alles losgelassen hätten. Und ja, wir müssen einfach immer wieder auch ja, Neues machen, um Gott zu begegnen. Und die Art, wie ich Gott vielleicht einmal erlebt habe in einer bestimmten Situation, das heißt nicht, dass es irgendwie immer so ist. Keine Ahnung, wenn Gott dir ein Bild gegeben hat bei einem bestimmten Lied in einer bestimmten Gemeinde oder so, dann heißt es nicht, dass dieses Lied immer was ist, wodurch Gott zu dir redet, sondern es verändert sich. Wir müssen in Bewegung bleiben. Und in der Bibel gab es auch Leute, die so richtig die Stellen gesucht haben, wo Jesus irgendwelche Wunder gemacht hat oder gepredigt hat. Und die kamen dann irgendwie hin, hatten vielleicht gehört, hey, da lief was Krasses und wollten da auch hin. Aber Jesus war schon weitergezogen. Und es kann eben passieren, wenn man unterwegs ist, dass man nicht diese Sicherheit hat, so immer an einem Ort, dort finde ich jetzt irgendwie meine Nahrung, da kann ich meine Sehnsucht stillen oder da bin ich sicher, sondern das kann ich verändern. Das ist unterwegs sein. Und ja, wir können einfach nicht stehen bleiben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Also ich meine, das ist ein heftiger Kontrast so. Genau. Daniel selber war es so, dass ich das dieses Jahr ziemlich krass erlebt habe, dass es eben nicht diese Stellen gibt, diese Sicherheiten. Ich habe irgendwie gemerkt, dass die Erfahrungen, die ich mal gemacht habe mit Gott früher, waren irgendwie ja, coole Sachen und ich hatte die nicht vergessen oder so. Aber die waren irgendwie, ja, die haben mir nicht mehr die Kraft gegeben oder die haben nicht mehr ausgereicht, um mich irgendwie weiterzutragen, sondern ja, die waren irgendwie aufgebraucht. Und ja, die Sachen, die ich Gott früher erlebt habe, die haben irgendwie nicht mehr funktioniert, sei es, dass ich dann beim Bibellesen nur irgendwelche Stellen hatte und da nicht mehr loskam von, ja, keine Ahnung, wo vielleicht so ein bisschen Gott eher als unsympathisch dargestellt wird, wo ich dachte so, hey, da habe ich jetzt echt ein Problem damit. Wie kann das sein? Oder dass ich irgendwie im Lobpreis war und dann kommen ständig irgendwelche scheiß Gedanken hoch oder irgendwelche Frustsachen oder komischen Gefühle, sodass ich echt null irgendwie mich auf Gott einlassen konnte. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, das war eigentlich so dieses, was auch in dem Text, in dem Sprüchetext vorkam. So der Gang wird sauer, wir laufen, aber es irgendwie, ja, es macht keinen Spaß mehr oder keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht mehr. Und ja, das war auch in der Bibel manchmal sowas, dass sich Jünger echt abgewandt haben. Gibt es in Vers Johannes 6, 66, richtig böse Vers. Ja, wo Jesus echt gerade auch so ein Wunder gemacht hat und dann hält er eine Rede, irgendwie so, ich bin das Brot des Lebens und so. Das ist ein ja, sehr geiler Text. Und dann sagen die Leute, hey, das ist mir zu heftig. Deine Rede ist zu hart. Und sie drehen sich um und gehen weg. Und dann schaut Jesus seine 12 an und sagt, wollt ihr auch gehen? Und dann kommt dieser krasse Satz von Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist so das Ding, hey, es gibt keine ernsthafte Alternative dazu, Jesus nachzufolgen. Vielleicht ist es manchmal hart, vielleicht macht es eine Zeit lang keinen Spaß. Oder du denkst so, hey, Gott hört mich nicht oder keine Ahnung. Die Zeiten gibt's. Und ich, ja, lange sind hier auf einem geilen Wochenende und echt genießt es, freut euch. Aber solche Tage gibt es im Leben, wo es einfach nicht so läuft. Und trotzdem zu wissen, so hey, es gibt keine Alternative. Vielleicht, es ist ein harter Weg, aber es ist ein Weg. Und ohne Jesus gehe ich nirgendwo hin. Da gibt es dann einfach gar nichts mehr. Ja, das ist einfach eine Sache, wenn wir unterwegs sind, dann gibt es nicht nur diese netten Oasen oder diese Heidi-Berg-Alpentäler, sondern dann gibt es auch mal irgendwie Dürrezeiten. Ja, und bevor ich jetzt irgendwie so langsam zum Schluss komme, möchte ich euch noch ein paar Sachen mitgeben, die mir einfach geholfen haben, Gott wiederzufinden, also die mir neue Zugänge zu Gott verschafft haben oder wo ich ihn erlebt habe, einfach auf neue Arten, wo ich ja einfach neue Wege gegangen bin und da Gott getroffen habe. Es gibt ein sehr geiles Buch von Richard Foster, vielleicht kennt es jemand, das heißt Nachfolge feiern. Und in dem Buch geht es um geistliche Übungen. Das hört sich ziemlich scheiße an eigentlich. Aber letztendlich schreibt er über Sachen wie Gebet, Fasten, Nachfolge, ja, einfach so sagen, Spiritualität, Meditation, Unterordnung, einfach Lebensstil, Lobpreis. Das sind alles Sachen, die er recht cool irgendwie in Kapitel zusammenschreibt. Und dann auch ganz praktisch einfach ja, so eine Art Anleitung gibt oder ja, Möglichkeiten, wie man es ausprobieren kann. Und das ist ziemlich, ja, ziemlich cool. Und also das sind jetzt, es ist nicht wirklich neu, was er schreibt oder die Dinge, über die er schreibt. Das sind eigentlich Traditionen, die echt Jahrhunderte alt sind, die in der Kirche seit ja, vielen, vielen Jahren einfach bewährt sind auch und ja, die eine lange Tradition haben. Und ich glaube, wir als Freaks haben manchmal so ein bisschen Probleme mit Tradition oder mit ja, so Formen. Vielleicht kommt es daher, dass viele von unseren Gemeinden aus so einer Art Rebellion oder aus einer Ablehnung von anderen Christen entstanden sind. Ich weiß nicht, kann sein. Und dass sie dann dachten so, hey, so wie die machen wir es nicht. Das ist scheiße, die haben mich verletzt. Da habe ich keinen Bock drauf, die machen alles anders. Und ja, keine Ahnung, dann muss ein Abendmahl anders gefeiert werden. Ich sage jetzt nicht wie. Oder dann muss ich Lobpreis anders anhören. Und es ist alles geil. Also ich bin voll froh, dass es das gibt. Aber die Gefahr ist eben, dass wir die Sachen aus dem Blick verlieren, die echt ja, schon Christen vor ja, über 1000 Jahren irgendwie gemacht haben und wo sie ihre Kraft rausgeschöpft haben einfach. Und auch in der Bibel, also ja, gibt es immer wieder Aufforderungen, wenn man genau hinschaut, so meistens am Ende vom Brief schreibt Paulus, ja, keine Ahnung, singt Loblieder oder ermutigt euch oder keine Ahnung, betet. Und also wenn man genau hinguckt, dann kommen auch diese geistlichen Übungen vor, Fasten, Unterordnung, das sind alles Themen, die zum Wesen vom Christentum einfach gehören, zur Jüngerschaft. Und ja, ich habe einfach viel entdeckt, was mir da persönlich geholfen hat. Und ja, mein Lesen ist dieses selber, aber ich will euch eine Stelle vorlesen. Genau. Durch die geistlichen Übungen wird der Boden für das Wirken des Heiligen Geistes vorbereitet. Wir selber werden dabei dahin gebracht, wo Gott am besten an uns arbeiten und uns verwandeln kann. Die Übungen an sich haben keinen Wert. Sie können uns nur dahin bringen, wo etwas an uns und mit uns geschehen kann. Sie sind ein Weg, auf dem Gott seine Gnade an uns wirken lassen kann. Die innere Gerechtigkeit, die wir suchen, wird nicht einfach über unseren Kopf ausgegossen. Gott hat uns das Einüben ins geistliche Leben verordnet als Mittel, um uns dahin zu bringen, wo er uns segnen kann. Ja, es sind einfach Möglichkeiten, die Gott uns anbietet und die andere vor uns ausprobiert haben und ja, die damit weit gegangen sind. So eine von den coolsten Sachen in der letzten Zeit, was ich gemacht habe, war Psalmen lesen. Und das Coole ist wirklich, es geht echt immer. Also wenn du nicht mehr weißt, so, was soll ich beten oder was soll ich sagen oder vielleicht willst du auch gar nicht mit Gott reden, kannst du trotzdem irgendeinen Psalm schnappen, der zu deinen Dingen passt, zu deiner Situation und den laut vorlesen. Und das hat Jesus selber auch gemacht, er ging am Kreuz. Und er hat dann aus dem Psalm 22 gebetet. Oder in anderen Gebeten. Also ja, das geht einfach immer. Und ich finde es so richtig heftig, weil die Leute eigentlich ehrlich schreiben, was sie fühlen, über die Situation, wo sie drinstehen, über, keine Ahnung, Verrat von ihren engsten Freunden oder Nöte oder auch Freude und alles Mögliche. Also ich wage zu behaupten, dass es keine Stimmung gibt und keine Situation gibt, zu der nicht irgendein Psalm passt. Wir müssen natürlich finden aus dem 150, aber okay, ja, das kriegt ihr schon hin. Auf jeden Fall, ja, es ist was einfach eine sehr geile Möglichkeit ist. Ich habe neulich das mal so spontan mich entschieden, eine Woche lang zu machen. Ich bin dann jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden und habe einfach einen Psalm vorgelesen. Und ich bin nicht der Frühaufsteher. Ich habe irgendwie die Bewegung, die ich gemacht habe, war Lichtschalte, Augen auf, Bibel und dann meinen Mund bewegt. Also mehr war es nicht. Und danach bin ich auch wieder eingeschlafen. Alles war okay. Aber trotzdem, das Krasse war wirklich, dass mich die Sachen den Tag über oft begleitet haben. Da habe ich Sachen gelesen, die den ganzen Tag so mir durch den Kopf gegangen sind oder wo ich gemerkt habe, so hey, da ist eine richtig krasse, greifbare Wahrheit drin, die was mit meinem Leben zu tun hat. Und keine Ahnung, ich probiere einfach Sachen aus. Ja, ich will euch ermutigen, also ja, neue Wege mit Gott zu gehen, unterwegs zu sein und unterwegs zu bleiben. Und vielleicht hatten die Jünger auch irgendwie keinen Bock auf Tradition. Kann sein, die waren ja jetzt eher so gesellschaftlich randgruppenmäßig oder ja, Gesellschaft, also eben nicht diese, es gab zwar auch Jünger, die schriftgelehrt waren und die Pharisäer waren, aber die 12 Jünger eigentlich selber nicht so. Aber über die Leute, die sich mit Tradition auskannten, über die sagt Jesus einen Satz, der eigentlich recht krass ist, der auch so ein bisschen dieses Bild verschiebt. Nämlich die Schriftgelehrten, die ihm nachfolgen. Das sagt Jesus. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Okay, das ist ein Schatz und wir können daraus echt leben. Es gibt die Sachen, die wir selber erleben, die eigenen neuen Erfahrungen mit Gott und alles. Und das ist absolut notwendig. Und dann gibt es eben auch noch diese alten Quellen. Die Tradition, die echt Leute ja, durch ihre heftigsten Zeiten durchgetragen haben. Und das ist auch einfach eine Quelle, ein Schatz, wo wir Kraft rausziehen können. Und eine andere Sache möchte ich euch noch empfehlen. Es gibt ein Buch, das ist angeblich nach der Bibel das am weitest verbreitetste Buch der Welt. Das hat ein Mönch geschrieben im 15. Jahrhundert, der heißt Thomas Aquinas. Und das ist der Hammer. Also da stehen nur so kleine Abschnitte drin und man kann echt so einen Tag damit zubringen. Na gut, das wollen wir nicht, aber nur so einen Satz lesen und da steckt so viel krasse Wahrheit drin, das ist echt heftig so. Und ja, ich habe mir das vor ein paar Jahren gekauft, bin immer noch nicht durch, weil ich immer nur so häppchenweise mache. Das ist echt geil. Also. Und ich denke, es war nicht umsonst, es ist ja so verbreitet einfach. Ja, von dem her, ja, greift nach dem neuen Land Jesus kennen und ja, versucht auch irgendwie mal irgendwie neue Wege zu gehen, aus den alten Schätzen irgendwie Kraft zu ziehen. Und ja, wie gesagt, wir sind unterwegs, wir kennen Jesus, aber wir müssen auch ihn immer wieder neu kennenlernen, wir müssen immer wieder neu ihm nachfolgen. Ja, lasst uns einfach Leute sein, die Gott nachfolgen, die ihn immer wieder kennenlernen, immer neu. Jesus, ich danke dir, dass du echt so viele Möglichkeiten uns geschenkt hast, um dich zu sehen und dich zu erfahren. Sei es jetzt irgendwie ein Baum oder ja, der Mensch, den ich gegenüber sitze oder keine Ahnung. Oder irgendwelche Worte von Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben. Ich danke für dein Wort, dass es echt so eine Quelle ist, wo echt Leben rausquillt. Und ja, Jesus, mach uns echt zu Leuten, die dir nachfolgen, die dir mit dem Herzen nachfolgen. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für die verborgenen Schätze, die um uns rum sind. Und dass wir echt ja, einfach ja, so fest an dir kleben, dass wir deine Hand niemals loslassen, auch wenn es irgendwie bergauf geht oder wenn es, ja, wenn wir mal stolpern. Ja, dein Weg ist gut und Ich danke dir, dass wir das wissen können. Amen.